sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im März beginnen wir mit der deutschen Wirtschaft, kommen dann zum Methan und zur Seenotrettung und abschließend schauen wir in den Iran und nach Israel-Palästina. Artikel aus der Analyse und Kritik der Monatszeitschrift aus Hamburg geht es um die Wirtschaftskrise hier. Diese wird ausführlich beleuchtet. Wie man aus mieser Stimmung Profit schlägt. Überall heißt es, der deutschen Wirtschaft gehe es sehr schlecht. Doch stimmt das? Kürzlich rückte Deutschland in der Rangliste der Volkswirtschaften einen Platz vor. Nach China und den USA hat es nun das drittgrößte Bruttoinlandsprodukt. Dass Deutschland Japan überholen konnte, so KommentatorInnen, liege jedoch an einem Wechselkurseffekt und der Schwäche der japanischen Währung. Der Erfolg sei insofern rein symbolisch. Im Gegenteil tut sich, verfolgt man die Medienberichterstattung, ein tiefer Abgrund vor Deutschland auf. Deutschlands einst so starke Wirtschaft schwächelt, unser Wohlstand sei in Gefahr, sagen ÖkonomInnen und malen den Teufel an die Wand. Das titelte Anfang Februar die US-Nachrichtenagentur Bloomberg und heizte damit die aufgeregte Debatte um einen wirtschaftlichen Niedergang des Landes an. Fakt ist, im letzten Jahr erlebte Deutschland eine Rezession, also einen Rückgang des BIP-Wachstums um 0,3%. Viele Wirtschaftsinstitute rechnen auch für 2024 mit niedrigen Zuwächsen von 0,3 bis 0,9%. Und selbst die zunächst noch optimistischere Bundesregierung senkte Mitte Februar ihre Prognose von 1,3 auf 0,2%. Die Lage der deutschen Wirtschaft sei dramatisch schlecht, gab sich der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck alarmiert. Die mauen Prognosen sind formal gut begründet. Die Exporte, Motor des Wachstums in Deutschland, sind im letzten Jahr um 2% zurückgegangen. Die Wirtschaft steht unter erheblichem Transformationsdruck. Soll heißen, die Industrie ist auf die Anforderungen eines klimaneutralen Umbaus noch immer schlecht vorbereitet. Auch bei den Investitionen in Infrastruktur und neuen Technologien hängt das Land hinterher und es fehlen Fachkräfte. Jene Branchen, die einst tragende Säulen des Modells Deutschland waren, die Automobil-, Maschinenbau- und Chemieindustrie, klagen schon seit Monaten über Auftrags- und Umsatzrückgänge, ebenso die Digital- und Elektroindustrie. 2023 seien die Aufträge um gut 2% zurückgegangen, insbesondere aufgrund schlechter Nachfrage aus dem Ausland. China hat die deutsche Wirtschaft dabei gleich mehrfach ausgebremst. Zum einen konkurriert die Volksrepublik äußerst erfolgreich mit Deutschland um Weltmarktanteile bei Autos und Maschinen oder im Chemiebereich. Zugleich schwächelt die chinesische Wirtschaft. Nicht zuletzt aufgrund der dortigen Immobilienkrise. War China für viele deutsche Unternehmer nicht nur ein wichtiger Produktionsstandort, sondern auch Absatzmarkt ist, trübt das hierzulande ebenfalls die Stimmung. Zum anderen zeigt sich die deutsche Wirtschaft wegen der anschwellenden geopolitischen Konflikte besorgt, etwa mit Blick auf den China-Taiwan-Konflikt. Käme es zum Krieg, würde aus dem De-Risking, eine politisch forcierte Reduzierung der Abhängigkeit von der Volksrepublik, schnell ein umfassender Rückzug werden. Stichwort Russland. Die gegenseitigen Handelsbeziehungen würden wohl weitgehend zum Erliegen kommen. Allgemein gilt, in einem geopolitischen Umfeld, das zunehmend von Konflikten geprägt ist, geraten vormals stabile Produktions- und Lieferbeziehungen aus dem Gleichgewicht. Eine schlechte Nachricht für die exportabhängige deutsche Wirtschaft. So könnten auch die Angriffe der Houthi im Roten Meer neben hohen Transportkosten zu Lieferengpässen führen. Ein Szenario, das aus der Corona-Krise bekannt ist und die wirtschaftliche Erholung damals stark ausgebremst hatte. Vor diesem Hintergrund haben in den vergangenen Monaten etliche Unternehmen medienwirksam angekündigt, das Vertrauen in den Standort Deutschland verloren zu haben. Das Szenario eines deindustrialisierten Deutschlands wird deshalb heftig diskutiert. Wenn sich die Bundesregierung jetzt nicht zusammenreiße, wagte etwa Arndt Kirchhoff, Präsident der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen, eine verstörende Prognose, werde Deutschland bald ein Naturschutzreservat sein. Tatsächlich waren schon 2022 125 Milliarden Euro mehr Direktinvestitionen aus Deutschland abgeflossen, als hierzulande investiert wurden. Der stärkste Abfluss seit 15 Jahren. Dazu passt, dass 2023 ein Drittel von 100 in einer Studie des Bundesverbands der Deutschen Industrie, BDI, befragten Unternehmen angaben, über Produktionsverlagerungen nachzudenken. Nun verlagert ausgerechnet das deutsche Traditionsunternehmen Miele einen Teil seiner Produktion nach Polen, verbunden mit deutlicher Kritik an der Wirtschaftspolitik der Ampel. Die hohen Energiekosten, die durch die Abkopplung von Russland entstanden seien, eine überbordende Bürokratie, hohe Lohnkosten und Unternehmenssteuern hätten Miele kaum eine Wahl gelassen. Weder die Kritik am Standort Deutschland noch Produktionsverlagerungen ins Ausland sind allerdings neue Phänomene. Osteuropa gilt längst als der günstige Hinterhof der deutschen Industrie. Auch Miele betreibt bereits Werke in Polen und in Tschechien und Rumänien. Um Kosten zu sparen, Produktion wird aber auch verlagert, um neue Märkte zu erschließen. In der Vergangenheit vor allem nach China. VW macht fast 40% seines Umsatzes in der Volksrepublik. Die neoliberale Globalisierung seit den 1970er Jahren hat dem Kapital den Weg dafür freigemacht, Produktionsstandorte nach Profitabilitätsgesichtspunkten auszusuchen. Unter diesen Bedingungen ist aber auch das Drohen mit Produktionsverlagerungen zu einem eingeübten Ritual geworden, um die Politik zu Zugeständnissen zu bewegen oder Lohnforderungen zurückzuweisen, auch in wirtschaftlich starken Zeiten. Das Unternehmen ankündigen zu gehen, heißt also nicht, dass sie das auch tun. Richtig ist allerdings auch, dass die Industrieproduktion in Deutschland seit 2018 vor allem in den vormals starken Industriebranchen der Auto-, der Metall- und der Maschinenbauindustrie deutlich gesunken ist, in der energieintensiven Chemieindustrie sogar um 20%. Der Energiepreisschock infolge des Ukraine-Krieges setzte dieser besonders zu. Die Automobilindustrie leidet aber auch daran, dass mit den Verbrennungsmotoren jene Kerntechnologie schrittweise vom Markt gedrängt wird, die jahrzehntelang den enormen Wettbewerbsvorteil deutscher Autos begründet hatte. Bei der Umstellung auf Elektromobilität hat China längst auf- und überholt, was seit Jahren vorhergesagt worden war. Der Strukturwandel ist nun da und die industrielle Basis der Bundesrepublik wird sich ändern müssen. Auch weil die Gesellschaft altert und nicht mehr so viele Fach- und Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden. Dass in Deutschland Industriesektoren erodieren, bedeutet allerdings nicht, dass das Land in einem Prozess der Deindustrialisierung steckt. Der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung ist hierzulande mit über 20% immer noch deutlich höher als in der Europäischen Union insgesamt, 16%. Und bislang gehen, gesamtwirtschaftlich betrachtet, relativ wenig Stellen verloren. Arbeitsplätze werden langsam abgebaut. Zudem entstehen Stellen in neuen Industriebranchen. Im vergangenen August kündigte Robert Habeck Großinvestitionen mit einem Volumen von insgesamt rund 80 Milliarden Euro im Bereich der Wasserstofferzeugung, Batteriezellfertigung und Mikroelektronik an. Im Februar versprach auch der US-Konzern Microsoft, mehr als 3 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. Neue Stellen sind also im Entstehen. Sie sind allerdings tariflich nicht so gut abgesichert, weil die Gewerkschaften hier weniger verankert sind. Das große Problem lautet also nicht Deindustrialisierung des Standortes, sondern Entsicherung von Beschäftigung. Wirtschaftsminister Habeck hat sich dennoch voll dem Narrativ vom untergehenden Standort angeschlossen. Im Wochentakt kommt er mit neuen Rettungsideen. Eine davon? Standortpatriotismus. Es braucht mehr Mut für Investitionen im eigenen Land, sagt er in einem Podcast. Natürlich belässt er es nicht bei hilflosen moralischen Appellen. Ein sogenanntes Wachstumschancengesetz ist auf den Weg gebracht, hängt aber im Bundesrat fest. Die darin geplanten steuerlichen Vergünstigungen für die Wirtschaft in Höhe von 7 Milliarden Euro dürften am Ende viel geringer ausfallen. Daher forderte Habeck kürzlich in einem Interview Steuererleichterungen und Steueranreize, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Denn in der Summe sei die Unternehmensbesteuerung in Deutschland im internationalen Vergleich zu hoch. Deutsche Unternehmen seien deshalb nicht mehr wettbewerbsfähig und investitionsfreudig genug. Das nennt man Angebotspolitik oder neoliberale Wirtschaftspolitik. Die Profite sollen erhöht werden, damit von diesen mehr in Investitionen fließen. Dass das Management seine Investitionsentscheidungen auch nach Nachfragegesichtspunkten, dem Zustand der Infrastruktur oder der Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Arbeitskräften trifft, darauf weisen keynesianische ÖkonomInnen zu Recht hin. An dem Argument des Wirtschaftsministers ist noch etwas anderes problematisch. Das Niveau der Besteuerung ist in Deutschland gar nicht so hoch, wie von den Unternehmen gerne kolportiert wird. In den letzten Jahrzehnten ist es beständig gesunken. Nominell zahlen Kapitalgesellschaften einen Steuersatz von ungefähr 30%. Auf das Wort nominell kommt es an. Aufgrund von Ausnahmen liegt der Satz real eher bei rund 20% und damit im Mittelfeld der EU. Habeck hatte zwischenzeitlich auch ein milliardenschweres Sondervermögen zur Entlastung von Firmen vorgeschlagen. Sondervermögen heißt im Klartext Sonderschulden abseits des regulären Haushalts. Eine Idee, die Finanzminister Christian Lindner gar nicht gut findet. Zwar hat der FDP-Chef nichts gegen die Entlastung der Kapitalseite, aber keineswegs dürfe das durch neue Schulden finanziert werden. Sein umgehendes Nein zu Habecks Sondervermögensidee hat den Kollegen somit auf angebotspolitische Linie gebracht. Christian Lindner hat einen Fetisch und der heißt Schuldenbremse. Die stellt er sogar über seine Vorliebe, die Kapitalseite zu entlasten. Warum? Lindner fürchtet, dass Staatsausgaben auf Pump die Inflation anheizen und staatliche Interventionen private Investitionen etwa für die Dekarbonisierung und Digitalisierung verdrängen könnten. Daher gelte es, restriktive Fiskalimpulse zu setzen und die Schuldenbremse einzuhalten, also Schulden abzubauen. Der Kurs des FDP-Ministers ist Neoliberalismus pur. Dieser hält vom Staat nicht viel und singt das Loblied auf den freien Markt und das Unternehmertum. Deshalb lehnt Lindner staatliche Subventionen und Markteingriffe tendenziell ab. Erst recht, wenn sie wie Habecks Vorschlag eines Sonderfonds schuldenfinanziert wären. Bis Mitte November 2023, bis zum Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts, hat es in der Ampelkoalition einen Kompromiss gegeben. Lindner durfte sparen, ausgenommen beim Militär. Und SozialdemokratInnen und Grüne konnten über Sonderfonds und Umschichtungen in Klimaschutz etc. investieren. Nach dem Karlsruher Urteil muss erst recht gespart werden, weil eine Reform der Schuldenbremse nicht in Sicht ist. Das Problem, Sparhaushalte wirken gesamtwirtschaftlich nicht stimulierend. Im Gegenteil, lassen sie nachfragebedingt das Wirtschaftswachstum einbrechen. Das sieht selbst Wirtschaftsminister Habeck so, der als Grund für die zurückgenommene Konjunkturprognose eben den strikteren Sparkurs angab. Es ist auch nicht so, dass Deutschland zu viele Schulden hat und im Vergleich ist die deutsche Schuldenquote eher niedrig. Schulden führen zudem keineswegs zwangsläufig zu einer Inflation und sind auch nicht per se schlecht oder bürden den nachfolgenden Generationen finanzielle Lasten auf. Zum einen werden nicht nur Schulden vererbt, sondern auch die ihnen gegenüberstehenden Ansprüche auf Vermögen. Zum anderen profitieren auch spätere Generationen davon. Wenn heute Schulden finanziert, die marode Infrastruktur in Schuss und die grüne Transformation hin zu einer emissionsarmen Wirtschaft auf den Weg gebracht wird. Argumente, die selbst von Mainstream-ÖkonomInnen immer stärker vorgetragen werden, die für eine Reform oder Abschaffung der Schuldenbremse eintreten. Fatal, dass der Schuldenbremsen-Fetischist Lindner somit den Standort Deutschland ruiniert, könnte man argumentieren. Doch damit sitzt man einer national-keynesianischen Sichtweise auf. Keineswegs kann es darum gehen, Deutschland wieder als wirtschaftliche Supermacht aufzubauen bzw. zu erhalten. Das auf Exporte beruhende Modell Deutschland ging auf Kosten der Nachbarländer, die niederkonkurriert wurden, und es ging auf Kosten der Umwelt. Deutschland als Teil des frühindustrialisierten globalen Nordens hat einen hohen Anteil an den Treibhausgasen. Sein ökologischer Fußabdruck ist höher, als es mit den planetaren Grenzen zu vereinbaren ist. Um wieder innerhalb dieser zu gelangen, braucht es eine massive Reduktion des Energie- und Materialverbrauchs. Hoffnung, dass sich das Wirtschaftswachstum vom Umweltverbrauch abkoppeln ließe, dass es ein grünes Wachstum geben könne, haben sich noch nicht erfüllt und werden es auch nicht. Die globalen Emissionen sinken immer dann, wenn es große Wirtschaftskrisen gibt, die Produktion einbricht. grün-keynesianische Konzepte. Linke Green New Deals plädieren zwar richtigerweise für massive Investitionen in den Ausbau von Erneuerbaren und den ÖPNV, doch sie lassen außer Acht, dass die Produktion neuer Schienen, Busse und Bahnen zunächst einmal Energie- und Ressourcenverbrauch voraussetzen, die an anderer Stelle einzusparen wären. Auch ist die Hoffnung auf technologische Lösungen beim Kampf gegen den Klimawandel, sei es der Umstieg auf E-Mobilität oder das Einfangen von CO2, illusionär. Beides ist ebenfalls mit einem hohen Energieaufwand verbunden und gerade die E-Mobilität geht mit neuen Rohstoffausbeutungsstrukturen im globalen Süden einher. Ökosozialistische Ansätze plädieren daher für Konversion und einen Rückbau unnötiger industrieller Strukturen und die Einführung von festen Obergrenzen beim Energie- und Materialverbrauch, verbunden mit der Überführung der wichtigen Industrien in öffentliche Hand, um das kapitalistische Konkurrenzprinzip außer Kraft zu setzen. Denn der Zwang des Kapitals zur Expansion ist der eigentliche Treiber des Wirtschaftswachstums, ebenfalls kein Thema in grün-keynesianischen Konzepten, die ja gerade auf Wirtschaftswachstum setzen und die Eigentumsverhältnisse unberührt lassen. Apropos Eigentumsverhältnisse. Die Zahlen sind eindeutig. Laut Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young konnten 2/3 der 100 größten deutschen Unternehmen in den ersten 3 Quartalen 2023 ihren Umsatz steigern und Gewinne auf Rekordniveau erzielen. Ganz vorne dabei die angeblich krisengeschüttete Automobil- und Zulieferindustrie. Volkswagen, Mercedes und BMW fuhren zwischen 14 bis 16 Milliarden Euro Gewinn ein. Und die Börsenkurse, stets eine Wette auf die Zukunft, kannten zumeist nur eine Richtung, nach oben. Insgesamt rund 52 Milliarden Euro Dividenden haben die 40 DAX-Unternehmen 2023 an ihre AktionärInnen ausgeschüttet. Das scheint nicht mit der miesen Stimmung in der Wirtschaft zusammenzugehen, oder doch? Zum einen zeigt sich hier, dass Stellenstreichungen oder Standortverlagerungen aus Unternehmenssicht kein Beinbruch sind. Im Gegenteil, sie sind immer das Mittel der Wahl, um Kosten zu sparen und damit die Gewinne weiter nach oben zu treiben. Und zwar nicht im Interesse des Standorts Deutschland, sondern im Interesse der jeweiligen Unternehmen. Zum anderen hat die Politik in den vergangenen Monaten bereits vieles unternommen, um den Unternehmen den Standort so attraktiv wie möglich zu machen, damit sie nicht abwandern. Die Politik hat mit enormem Druck erweiterte Energiepartnerschaften mit Saudi-Arabien oder Aserbaidschan vorangetrieben, um günstiges Öl und Gas für die Industrie zu beschaffen. Sie hat Vereinbarungen im Bereich der Rohstoffförderung abgeschlossen, in Argentinien und in Chile etwa, wo große Lithiumvorkommen lagern. Sie hat eine Fachkräftestrategie verabschiedet und in Thailand und Vietnam um gut ausgebildete Kräfte geworben. Die Unternehmen haben von Subventionen auf EU-Ebene und bis zum Haushaltsstreit in noch größerem Umfang von staatlichen Milliardensubventionen der Bundesregierung profitiert, die etwa die Energiepreise unten hielten. In dem Bemühen um die Ansiedlung eigener Chipindustrie verteilte der Staat zudem Milliarden an Intel, TSMC und Co. Konzerne, die im Osten Deutschlands neues Wachstum versprechen. Und die Unternehmen aller Branchen profitieren von anderen Förderinstrumenten, so zum Beispiel von Investitionsgarantien, mit denen der Bund Auslandsinvestitionen gegen Risiken absichert. Und nicht zuletzt boomt die deutsche Rüstungsindustrie, dank der forcierten Aufrüstung in diesen krisenhaften Zeiten. Rheinmetall gehört zu den absoluten Gewinnern im DAX. Am Ende haben die deutschen Unternehmen also genau von dieser miesen Stimmung im Land profitiert, die die Politik spätestens seit der Corona-Pandemie in einen ungeahnten wirtschaftspolitischen Langzeitaktionismus getrieben hat. Stichwort Bazooka. Und die es bis heute möglich macht, die Politik noch mehr als sonst vor der Wirtschaft herzutreiben. Die extra Gewinne, die die hohe Inflation beschert hat, waren da nur noch das Sahnehäubchen. Von der Wirtschaft kommen wir mit einem kurzen Artikel von Telepolis, der Internetplattform für Netzkultur, vom 13. März zum Methan und weshalb aus der Gasverbrennung ausgestiegen werden muss. Trotz Versprechen großer Konzerne steigen Methanemissionen fast auf einen Rekord hoch. Die IEA warnt eindringlich im aktuellen Bericht: Klimaziele in Gefahr. Die Produzenten von Öl, Gas und Kohle hatten versprochen, die Methanemissionen zu senken. Doch davon ist bisher wenig zu spüren. Im Gegenteil, wie der jüngste Methan-Tracker-Bericht der Internationalen Energieagentur, kurz IEA, zeigt. Im vergangenen Jahr näherten sich die Methanemissionen einem Rekordhoch. Die IEA zeigt sich deshalb besorgt, dass Regierungen und Industrie nicht genug tun, um den Ausstoß des schädlichen Treibhausgases einzudämmen. Laut IEA muss die fossile Brennstoffindustrie ihre Methanemissionen bis 2030 um 75% reduzieren, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Dies entspricht den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Zwar seien in einigen Bereichen Fortschritte erzielt worden, heißt es in dem Bericht, doch reichten diese nicht aus, um die versprochene Methanreduktion zu erreichen. Wenn sich daran nichts ändere, sei eine Begrenzung des Klimawandels kaum möglich. Nach Angaben des Umweltbundesamtes ist Methan etwa 25 Mal klimawirksamer als Kohlendioxid. Die kulminierten Methanemissionen aus dem Energiesektor blieben trotz einer höheren Produktion fossiler Brennstoffe der Nähe des Rekordniveaus von 2019. Der Bericht betont, dass die Methanemissionen aus Kohle-, Öl- und Gaswerken durch Verhaltensänderungen der Betreiber, Nachrüstung der Anlagen und Abscheidungstechnologien verringert werden können. Diese Maßnahmen würden bis zum Ende des Jahrzehnts Investitionen in Höhe von schätzungsweise 170 Milliarden US-Dollar erfordern. Dies entspricht etwa 5% der Einnahmen der Branche im Jahr 2023. Wenn wir keine echten Fortschritte bei der Reduktion der Methanemissionen machen, wird es unmöglich sein, die globale Erwärmung auf 1,5% zu begrenzen, warnt Christoph McLeod, Leiter der Energieabteilung der IEA und Hauptautor des Berichts. Trotz der hohen Emissionen sieht McLeod das Jahr 2024 als möglichen Wendepunkt für Maßnahmen und Transparenz. Der Trend geht laut Bericht in die Richtung, dass in technischen Anlagen weniger Methan freigesetzt wird. Aber das schlägt sich bisher nicht in signifikanten Reduktionen nieder. Rund 50 Öl- und Gasproduzenten haben sich auf dem Klimagipfel COP28 verpflichtet, die Emissionen aus ihren eigenen Betrieben zu reduzieren. Allen voran die weltgrößten Ölkonzerne ExxonMobil und die saudi-arabische Aramco. Sie wollen ihre Emissionen bis 2030 auf nahezu null reduzieren. McLeod betont, dass den Unternehmen noch nie so viele Instrumente und Anreize zur Verfügung standen, um ihre Emissionen einzudämmen. Dennoch sei der Ausstoß von Methan im vergangenen Jahr um 50% gestiegen. Dies sei ein besorgniserregender Trend, heißt es im IEA-Bericht. Die IEA schätzt, dass im vergangenen Jahr 120 Millionen Tonnen aus fossilen Brennstoffen und durch größere Lecks etwa 5 Millionen Tonnen freigesetzt wurden. In Kasachstan, zum Beispiel bei einer Erdgasbohrung, entwich massiv Methan und mehr als 200 Tage wurde benötigt, um das Leck zu stopfen. Nicht immer treten die Emissionen so ausgeprägt auf, aber die Auswertung von Satellitendaten macht sie sichtbar, zum Beispiel in den USA. Dort strebt die Öl- und Gasindustrie an, dass nicht mehr als 0,2% des geförderten Erdgases, das zum größten Teil aus Methan besteht, in die Atmosphäre entweicht. Würden etwa 3,2% des Erdgases bei Bohrung und nachgelagerten Prozessen in die Atmosphäre entweichen, entspräche die Klimabilanz in etwa der von Kohle. In den Jahren 2018 bis 2020 liegt der Anteil jedoch deutlich höher, bei durchschnittlich 4,6%. Diese Methanemissionen machen Fracking-Gas besonders klimaschädlich. Vom Methan kommen wir zur Seenotrettung im Mittelmeer und einer Pressemitteilung des CIEV vom 13. März. Italien eskaliert Strafen gegen Rettungsschiff CI vor. 60 Tage Festsetzung aufgrund Verhinderung eines illegalen Pushbacks. Nach der Rettung von insgesamt 145 Personen aus Seenot während zwei Einsätzen am 7. und 8. März setzten italienische Behörden am 11. März das Schiff CI vor für 60 Tage fest und belegten es mit einer Geldbuße von 3.333 Euro. Die Begründung dazu ist nicht haltbar, denn der CI vor ist es völkerrechtlich nicht erlaubt, sich an einem Pushback ins Bürgerkriegsland Libyen zu beteiligen. Dies wäre der Fall gewesen, hätte sie ihre vorangeschrittene Rettung unterbrochen und die 84 Schutzsuchenden an die hinzugekommene sogenannte libysche Küstenwache zu übergeben, welche mit Waffen auf das Einsatzboot zielte. De facto bestraft Italien zum wiederholten Male Rettungsschiffe dafür, sich an geltendes Völkerrecht zu halten. CI wird sich wie bei früheren Festsetzungen juristisch gegen die Blockade wehren. Italiens oberstes Berufungsgericht bestätigte erst im Februar diesen Jahres, dass Pushbacks nach Libyen völkerrechtswidrig sind und bekräftigte damit die strafrechtliche Verurteilung eines Captains, der 2018 flüchtende Menschen zurück nach Libyen gebracht hatte. Schutzsuchende Menschen dürfen nicht in dem jahrelangen grausamen Bürgerkrieg, aus dem sie geflohen sind, zurückgebracht werden, denn die Liste an schweren Menschenrechtsverletzungen, beispielsweise Folter, Sklaverei, Vergewaltigung, willkürliche Hinrichtung, denen flüchtende Menschen dort ausgesetzt sind, ist lang. Nun bestraft Italien die CI vor und zwei weitere deutsche Seenotrettungsschiffe, die bereits festgesetzt wurden dafür, sich nicht an Anweisungen der sogenannten libyschen Küstenwache gehalten zu haben. Diese Anweisungen hätten jedoch zu einer Beteiligung an Pushbacks geführt, denn die sogenannte libysche Küstenwache bringt die flüchtenden Menschen zurück in den Bürgerkrieg. Die Rechtswidrigkeit dieser Handlungen zeigt sich insbesondere in Berichten über Menschenrechtsverletzungen, die Menschen nach einem Pushback in Libyen erleiden mussten. Obwohl es illegal und zutiefst unmenschlich ist, Menschen in einen blutigen Konflikt zurückzubringen, aus dem sie geflohen sind, fordert Italien von deutschen Seenotrettungsorganisationen, sich genau daran zu beteiligen. Unsere Weigerung, bei diesen abscheulichen Verschleppungen mitzumachen, wird mit Schiffsblockaden und Geldbußen bestraft. Dabei ist nur Deutschland als Flaggenstaat berechtigt, unser Schiff für Fehlverhalten in internationalen Gewässern zu sanktionieren. Nachdem nun drei deutsche Seenotrettungsschiffe in Italien festgesetzt sind, ist es an der Bundesregierung, sich endlich einzuschalten und für die humanitären Einsätze deutscher Rettungsschiffe auch politisch einzustehen, sagt Gordon Isler, Vorsitzender von CIEV. Den Seenotfall am 7. März, der zur Festsetzung führte, hatte die CIEV zuerst gefunden und während der Suche keinen Kontakt zur sogenannten libyschen Küstenwache herstellen können. Als die Rettung bereits fortgeschritten war, Menschen aus dem seeuntüchtigen Schlauchboot evakuiert waren, erschienen zwei Küstenwachenschiffe am Einsatzort und verlangten, den Einsatz abzubrechen. Dabei zielte die sogenannte libysche Küstenwache mit Waffen auf die Crew des Einsatzboots. Die Crew der CIEV deeskalierte die Situation und brachte alle Menschen auf ihrem Rettungsschiff in Sicherheit. Am 10. März konnten alle geflüchteten Menschen in Reggio Calabri an Land gehen, wo die CIEV nun festgesetzt ist. Es handelt sich um die bisher längste Verwaltungshaft gegen ein Seenotrettungsschiff aufgrund des Piantedossi-Dekrets. Durch das sogenannte, wahrscheinlich anders ausgesprochene Piantedossi-Dekret können Seenotrettungsboote festgesetzt werden. Im Februar setzte ein Gericht in Brindisi erstmal eine solche Festsetzung aus. Es sind mindestens 18 derartige Fälle bekannt. Am 14. März, also heute, beginnt das Hauptsacheverfahren gegen eine dieser Festsetzungen. Diese könnten dann alle hinfällig sein. Wir sind gespannt und drücken den SeenotretterInnen auch vor Gericht die Daumen. Thank you. Von der Seenotrettung kommen wir zum Iran mit einem Artikel aus der Graswurzelrevolution der anarcho-pazifistischen Monatszeitung aus Münster. Die Situation der Frauen im Iran. Wie können wir die Frau, Leben, Freiheit, Bewegung unterstützen? Seitdem im September 2022 die iranische Kurdin Jina Mahsa Amini in Teheran durch islamische Sittenwächter ermordet wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt getragen hat, gab es im Iran zahlreiche Massenproteste gegen das staatsterroristische Ayatollah-Regime. Bis heute ist das Land von extremen Menschenrechtsverletzungen geprägt, darunter willkürliche Verhaftungen, grausame Folter in den Gefängnissen und Hinrichtungen. Der iranische Staat reagierte auf die Proteste mit Repression. Es wurden drastische Gesetzesverschärfungen eingeführt, um die Verschleierungspflicht durchzusetzen. Die Situation der Frauen im Iran ist heute vielleicht noch schlimmer geworden als vor den Massenprotesten der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung. Überall befinden sich Kameras auf den Straßen. Wenn Frauen kein Kopftuch tragen, werden sie erkannt, vorgeladen, abgemahnt und erhalten hohe Geldstrafen. Falls sie ein Auto besitzen, wird dieses stillgelegt. Die Frauen werden in allen Lebensbereichen unterdrückt. Durch die vielen Festnahmen und Hinrichtungen verlangsamt sich die Revolutionsbewegung. Die massive Gewalt des Regimes gegen alle aktiven Menschen ist zu groß. Außerdem haben die Menschen im Iran auch verstanden, dass die westlichen Länder sie nicht unterstützen werden. Der Westen muss endlich aufhören, das Gewaltregime zu legitimieren. Denn dieser Staat hat nichts als Armut, Leid und Tod gebracht. Am 8. März 1979, also kurz nach der Ausrufung der Islamischen Republik Iran, demonstrierten 100.000 Frauen für ihre Rechte. Sie riefen Parolen wie Freiheit ist weder westlich noch östlich, sondern universell. 45 Jahre später kämpfen die Menschen noch immer für eine freie Gesellschaft. Jeden Dienstag gehen viele politische Gefangene in Iran, allein 61 Frauen aus dem berüchtigten Foltergefängnis Evin, in den Hungerstreik. Sie protestieren so gegen die Hinrichtungen. Sie wollen unsere Aufmerksamkeit und verlangen von uns, Verantwortung zu übernehmen. Viele Menschen sagen, was können wir von hier aus schon tun? Wir können so viel. Wir können uns an Demonstrationen beteiligen, Petitionen unterschreiben, Kundgebungen unterstützen, Infoveranstaltungen in Schule, Betrieb und Hochschule organisieren. Wir wertschätzen und unterstützen euch mit Herz und Verstand und Kraft. Schreibt Leserbriefe und Pressemitteilungen an örtliche Medien, an örtliche Abgeordnete von Landes- und Bundesparlament. Organisiert Solidaritätsbekundungen. Solidarität muss praktisch werden. Es ist leider nicht so, dass ein klerikal-faschistisches Regime, das seit 45 Jahren an der Macht ist und vom Westen unterstützt wird, einfach gestürzt werden kann. Wir müssen dauerhaft aktiv sein. Auch wenn wir müde werden, wir müssen die PolitikerInnen nerven und Druck aufbauen, damit endlich was passiert. Es wird in die Geschichte eingehen, dass es eine massive Hinrichtungswelle im Iran gegeben hat und dass Hunderttausende auf die Straße gegangen sind, im Iran und im Ausland, aber die deutsche Bundesregierung nur dabei zugesehen hat. Wir wollen keinen Krieg im Iran, keinen militärischen Einsatz. Wir fordern von der Bundesregierung sofort wirksame Sanktionen gegen den Staatsterrorismus im Iran, Sanktionen, die nicht die Bevölkerung treffen. Die Revolutionsgarde muss auf die Terror- und Sanktionsliste. Das Leben der politischen Gefangenen ist in akuter Gefahr. Für massiven ökonomischen und politischen Druck zur Freilassung aller politischen Gefangenen. Abbruch aller diplomatischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zum Iran. Schließung der iranischen Botschaft in Berlin und der Konsulate in Deutschland. Schließung der IZH in Hamburg. Keine Wiederaufnahme des Atomprogramms und keine damit verbundene Freistellung von Milliarden Geldern für das Regime. Wir fordern einen sofortigen Abschiebestopp für Geflüchtete aus dem Iran, solange im Iran faschistische Verhältnisse herrschen. Jeden Tag werden im Iran mindestens 2 Menschen hingerichtet. Im Jahr 2023 gab es über 840 Hinrichtungen und allein im Januar 2024 wurden 74 Menschen hingerichtet. Und wie verhält sich Deutschland? Sie schieben wieder in den Iran ab. Seit Januar 2024 gibt es keinen Abschiebestopp mehr in den Iran. So können nun wieder alle vollziehbar ausreisepflichtigen IranerInnen, bei denen keine Abschiebungshindernisse vorliegen, in den Iran abgeschoben werden. Bundesweit leben in Deutschland über 9.700 ausreisepflichtige IranerInnen, davon über 8.600 mit einer Duldung. Seit den revolutionären Unruhen im September 2022 wurden kaum Abschiebungen durchgeführt. Die Konferenz der InnenministerInnen, IMK, hatte sich im Dezember 2022 auf einen Teilabschiebestopp geeinigt. Ausnahmen bestanden für Gefährder und Straftäter sowie für Personen, die hartnäckig ihre Mitwirkung an der Identitätsfeststellung verweigern. Im Dezember 2023 hat sich die IMK leider gegen eine Verlängerung des Abschiebestopps ausgesprochen. Geduldete IranerInnen, die ihren Pass abgegeben haben, sind nun wieder akut von Abschiebung bedroht, trotz der katastrophalen Menschenrechtslage im Iran. Es ist ein Skandal, dass die Innenministerkonferenz trotz der Hinrichtungswellen im Iran und der anhaltenden massiven Menschenrechtsverletzungen den Abschiebestopp in das Land nicht verlängert hat. Deutschland kann Abgeschobenen nicht garantieren, im Iran nicht willkürlich inhaftiert oder in Haft gefoltert zu werden und darf deswegen auch keine Abschiebungen durchführen. Diese drohen aber nun. Im Frankfurter Flughafen hat aktuell ein iranischer Mann große Angst vor seiner Rückführung, sagt Wiebke Judith, rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl. Der iranische Staatsangehörige ist im Januar 2024 per Flugzeug aus Indien am Frankfurter Flughafen angekommen. Im am Flughafen vorgesehenen Asylschnellverfahren wurde sein Asylantrag nach dem dort gängigen Vorgehen innerhalb von 2 Tagen als offensichtlich unbegründet abgelehnt und ihm die Einreise verweigert. Aktuell wird von der Bundespolizei eine Zurückweisung in den Iran oder nach Indien als Abflugland vorbereitet. Das Flughafen-Asylverfahren ist ein verkürztes Schnellverfahren, welches seit seiner Einführung vor 30 Jahren immer wieder von Menschenrechtsorganisationen kritisiert wird. Wir haben uns schon seit jeher grundsätzlich gegen das Schnellverfahren am Flughafen ausgesprochen und sehen immer wieder Ablehnungen als offensichtlich unbegründet, die so im normalen Asylverfahren nie ablaufen würden. Gerade bei Schutzsuchenden aus Ländern wie dem Iran ist es völlig unverantwortlich zu behaupten, dass offensichtlich keine Asylgründe vorliegen, erklärt Timo Scherenberg, Geschäftsführer des Hessischen Flüchtlingsrats. Pro Asyl und die Flüchtlingsräte fordern die Erneuerung des Abschiebestopps. Die Islamische Republik sperrt Frauen, Musiker, Kulturliebende und politische Aktive hinter Gitter und malträtiert sie mit Peitschenhieben. Menschen, die hier sicher sein sollten, sogar Menschen, die im letzten Jahr an Kundgebungen und Demonstrationen teilgenommen haben, droht die Abschiebung. Im Iran wartet Folter und Tod auf sie. Die Gefahr im Iran ist nach wie vor sehr groß. Es ist skandalös, dass trotz der Hinrichtungswellen und der Folter Menschen abgeschoben werden. Politisch Verfolgte verdienen es, in Sicherheit zu leben. Wenn ich in den Iran schaue, sehe ich so viel Leid. Ich wünschte, alle Menschen auf der Welt könnten in Freiheit leben. Unser letzter Artikel ist ebenfalls aus der Graswurzelrevolution vom März. Wir glauben an unser Zusammenleben. Die Freiheit der PalästinenserInnen braucht die Sicherheit der Israelis. Redebeitrag von Zay, Palestinians and Youth for Peace, gehalten auf der Antifa-Demo am 3. Februar 2024 in Köln. Am 3. Februar 2024 demonstrierten an 320 Orten wieder mehr als 840.000 Menschen gegen den Rechtsruck. In Berlin waren es an diesem Tag über 300.000 Menschen, die unter dem Motto »Wir sind die Brandmauer gegen AfD, Rassismus und Neofaschismus« auf die Straße gingen. Als Audiogruß war dort auch eine Rede von Say zu hören, die die Friedensaktivistin live auf einer zeitgleichen antifaschistischen Demo in Köln gehalten hat. Say ist in der nach dem Hamas-Massenmordanschlag vom 7. Oktober 2023 gegründeten Organisation Palestinians and Jews for Peace aktiv. Dieser lokal in Köln organisierte Freundinnenkreis aus palästinensischen, jüdischen und anderen solidarischen, emanzipatorischen Menschen engagiert sich für Frieden, Dialog und Gemeinschaft. Wir befinden uns im 5. Monat des Krieges zwischen einer extrem rechten Regierung und einer Terrororganisation. Seit die Hamas bei ihrem bislang blutigsten Angriff 1200 ZivilistInnen getötet und 240 Geiseln genommen hat, wurden von der israelischen Armee über 26.000 Menschen in Gaza, darunter über 10.000 Kinder, getötet. Über 1 Million BewohnerInnen Gazas sind vertrieben worden. In Gaza breiten sich Krankheiten aus, eine Hungersnot droht. 134 Geiseln sind noch immer in der Gewalt der Hamas. Hinter diesen Zahlen stehen Menschen. Weder die israelische Regierung noch die Hamas können die massive Zerstörung und den Schmerz, den sie verursacht haben, rechtfertigen. Letzte Woche nahmen tausende rechtsgerichtete Israelis, darunter 11 Mitglieder des Kabinetts, etwa der Sicherheits- und der Finanzminister, sowie 15 Mitglieder des Knesset, an einer rechtsextremen Konferenz unter dem Titel »Der Sieg Israels – Siedlungen bringen Sicherheit« teil. Sie feierten den Plan einer Neubesiedlung des Gazastreifens und des nördlichen Teils des besetzten Westjordanlands. Auf der anderen Seite demonstrieren, trotz des Risikos verhaftet zu werden, fast täglich Tausende von Israelis und PalästinenserInnen für einen Waffenstillstand, für das Ende der Besatzung und die Freilassung der Geiseln. Und genau wie diese tapferen Menschen in Israel-Palästina stehen auch viele PalästinenserInnen und Jüdinnen in der Diaspora zusammen gegen die israelische Regierung, die palästinensische Autonomiebehörde und die Hamas, weil wir wissen, dass wir ihnen egal sind und dass sie nicht für uns sprechen. Wir glauben an unser Zusammenleben und an unseren gemeinsamen Widerstand. Von der internationalen Gemeinschaft und von Staaten wie Deutschland erwarten wir, dass sie uns zuhören und dass sie aufhören, unsere Gemeinschaften gegeneinander auszuspielen. Wenn wir die Hamas und die von ihr seit vielen Jahren begangenen Verbrechen gegen palästinensische und israelische ZivilistInnen kritisieren, macht uns das nicht zu PalästinafeindInnen. Wenn wir zugleich die israelische Rechtsaußenregierung und die fortdauernde Besatzung kritisieren, macht uns das nicht zu AntisemitInnen. Ganz im Gegenteil. Und besonders wichtig ist es, Regierungen wie die deutsche dafür zu kritisieren, dass sie die israelische Regierung nicht nur mit Worten, sondern auch mit Waffenlieferungen unterstützen. Die Sicherheit der Israelis braucht die Freiheit der PalästinenserInnen. Und die Freiheit der PalästinenserInnen braucht die Sicherheit der Israelis. Wir brauchen eine politische Lösung, um diesen Krieg und den gesamten Konflikt zu beenden. Wir alle haben etwas Besseres verdient. In jüngster Zeit gehen Hunderttausende auf die Straße, um sich gegen den Rechtsextremismus in Deutschland zu positionieren. Das erfüllt uns mit Hoffnung. Aber wir alle wissen, dass die Teilnahme an diesen Demonstrationen nicht ausreicht, um dem Rassismus ein Ende zu setzen und unsere Städte zu sichersten Räumen für alle zu machen. Wir wissen auch, dass selbst diese Demonstrationen nicht frei von Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie, Transphobie, Ableismus und anderen Formen der Diskriminierung sind. Seit dem 7. Oktober 2023 haben sowohl der anti-arabische und anti-muslimische Rassismus als auch der Antisemitismus gewaltig zugenommen. Auf einigen Demonstrationen wurden teilnehmende Refugees und MigrantInnen mit Palästina-Fahnen oder Kufir von der Polizei ausgeschlossen oder von anderen DemonstrantInnen angegriffen. Wir müssen darüber sprechen, dieses Vorgehen kritisieren und daraus lernen. Wir alle sind in rassistisch konstruierten, patriarchalen Gesellschaften aufgewachsen. All diese Ismen durchdringen unser gesamtes Alltagsleben, unsere Bücher, unsere Sprache, unseren Arbeitsplatz, unser Zuhause. Wie Tupac Ogette sagt, egal, ob wir Rassismus schlecht finden oder nicht, wir haben ihn praktisch eingeatmet. Dies zu begreifen, ist der erste Schritt. Nur dann können wir den Rassismus wirklich bekämpfen. Verlernen kann schwerer sein als lernen, aber auch das müssen wir lernen. Ich danke euch. Thank you. Das war der linke Medienspiegel im März 2024. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschö. Mm-hmm.